der Sand um deinen Körper. Ich bin der Kuss in deinem Nacken und bin der Glanz auf deinen Wimpern. Ich bin die Fülle deiner Haare. Ich bin der Winkel deiner Augen, bin der Abdruck deiner Finger. Ich bin der Saft in deinen Adern und Tag für Tag durchströme ich. Thank you.